Nun, der Münchner im Himmel. Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof, erledigte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sank und starb. Zwei Engeln schleppten ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er vom heiligen Petrus empfangen wurde. Petrus eröffnete ihm zunächst, dass er von nun an auf den Namen Engel Aloysius zu hören habe, überreichte ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Was ist? Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Tja. Ja, wann kriegen wir was zu trinken? Sie werden Ihren Manna schon bekommen, sagte Petrus leicht indigniert und ließ ihn stehen. Auwe. Das wird schön fad. Mein Lieber, da muss ich aber bin ich eintreten. Frohlocken. Oh, oh, oh, oh. Im Jargon frohlocken, müssen die da herab. Ja, ich meine, die kommen in den Himmel. Und während er noch so vor sich hin brummelte, sah er plötzlich einen roten Radlerengel auf sich zukommen. Und sofort erwachte in ihm die alte Wut auf diese vermeintliche Erdenkonkurrenz. Und er schrie den roten Radlerengel an: Ja, seid sie auch da herum. Ist Hundsbuhm, ist Miserabligen. Mein Lieber, lass du bloß nicht bei mir blicken, gell? Sonst fangst du ein paar. Und für alle Fälle versetzte er dem roten Radlerengel ein paar kräftige Hiebe mit dem erarischen Himmelsinstrument. Daraufhin war ihm bedeutend wohler und er setzte sich wie ihm befohlen auf eine Wolke und begann zu frohlocken. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Ein völlig vergeistigter Engel schwebte an ihm vorüber. Hallo! Sie! Hallo! Hallo! Haben Sie keinen Schmeizler? Ein Schnupftabak, haben Sie nichts? Ein Bries? Geh weiter, fahr eine her. Der Durchgeistigte sah ihn nur völlig entgeistert an, lispelte nur Hosianna und flog von hinnen. Ja, was ist jetzt das für ein Depp, für ein Dämmischer? Ja, na, hast du halt keinen Schmeizler, ne? Wenn man schon anständig fragt, werden wir da anständige Antwort kriegen können. Gescherde, Ruhm, gescherde. Engel, Borniger. Mein Lieber, da wird das ein Zeigel herum sein. Wo steh ich aus? Und er setzte sich wieder auf seine Wolke und begann erneut zu frohlocken. Allerdings bedeutend zorniger. Halleluja! Luja! Luja, sag ich! Kruzifix, Halleluja! Er schrie so, dass der liebe Gott nebenan von seinem Mittagsschlaf erwachte und ganz erstaunt fragte: Ja, was ist denn da für ein Lümmel hier oben? Er schickte sofort zu Petrus, der kam angerast, und sie hörten zusammen den Engel Aloysius frohlocken. Luja! Sag jetzt Zement, Halleluja! Luja, sag ich! Mein lieber Luja! Petrus raste los und schleppte den Aloysius vor den lieben Gott. Der sah ihn sich lange an. Drauf sprach er: Aha, ein Münchner. Ja, sagen Sie mal, warum plärren Sie denn da heroben so unanständig? Da kam er beim Aloysius aber gerade an den Richtigen. Der war mittendrin in der Wut und legte nun los: Ja, ja, was gammeln Sie? Weil wir da herum im Himmel sind, da müssen die da singen wie ein Zeiserl, was? Was? Und das Trinken kriegen die überhaupt nichts. Mein Lieber, ein Mann, hat er gesagt, ein Mann kriegen die. Mein Lieber, da bist du nicht gestern mit deinem Mann, gell? Ja, den könnt ihr selber saffen, das sag ich euch. Aber ich trinke keinen Mann, dass du das kennst. Und singen tue ich überhaupt nicht, ich hab noch nie gesungen. Da singe ich erst recht nicht. Petrus, sagte der liebe Gott, mit dem können wir hier nichts anfangen. Nun, für den habe ich eine andere Aufgabe. Der soll meine göttlichen Ratschläge der bayerischen Regierung überbringen. Auf diese Weise kommt er jede Woche ein- oder zweimal nach München und dann hat die liebe Seele ihre Ruhe. Als Aloysius das hörte, war er sichtlich froh. Er bekam auch gleich den ersten Auftrag, einen Brief, und flog damit los. Und als er plötzlich Münchner Boden unter den Füßen fühlte, da war es ihm, als sei er im Himmel. Und einer alten Gewohnheit gemäß führte ihn der Weg hin zum Hofbräuhaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder, fand den Stammplatz leer und die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu und er bestellte sich eine Maß und bestellte sich noch eine Maß und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag und bestellt sich noch eine Maß und noch eine Maß und noch eine und da sitzt der Heid noch. Und so wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen.